Es va. Es va. Hilf nur Kurve. Nur 77. Es war die Färberzwillinge mit Josef Weinhardt, den Träger des Islandringes, den Würdenträger, mit Weiner und Zerthausen. Sie saß ganz vorn, ich saß drei Reihen dahinter. Wir haben es nur von hinten gesehen. Es war lieber auf der ersten Linie. Von hinten. Und das ist sehr, sehr lang. Das ist ein Satz. Es war nur eine Theateraufführung. Gott am Rhein. Aber, ich war lieber auf der ersten Linie. Zehn Minuten von Bauern, weil sie alle gleich geschrieben stand. Aber ich konnte warten. 5 Jahre, 3 Monate, 14 Tage, nur was von mir. Es war Liebe. Das ist so die Botschaft, die ich mir verkünde. Liebe. Liebe der Feinde. Liebe der Nächsten. Wie euch weg. Neben mir schon eine weiße Hände, schwarze Schuhe, schwarze Hosen. Das war auch was von Liebe. Weißt du, mein Herz? Das will ich gemein haben. Das war eine Zeit zu Hause. Ich will gar nicht sagen. Ich habe gerade auf jeden Fall Zeit, das fällt nicht mehr ein. Liebe, einfach Liebe. Weil es nicht alle kennen. Weil ich sehr auf Kammer schauen. Welche Farbe ist ein Seiten in der ganzen Welt? Ist die rote Farbe. Die Farbe ist gut. Du wirst auch nicht das sagen. Der Sternenstaub. Hier nicht mein Programm. Lass ich noch Zeit, um es zu hören. Sag Grüße von Tito. I'm going to go to the next one. Thank you. such a monochrome person. Bright colours, bold strokes, that's me. I can't stand psychological torment. I'll try fighting, this time just to see. Let's play the ass again. Let's play the ass again. Let's play the ass again. Let's play the ass again. The central role is important. Heart attacks really score points. I need heads to turn and take notice when I walk into fashionable joints. Let's play the ass again. Let's play the ass again. Let's play the ass again. Let's play the ass again. C'est le pays de l'imagination. Au pays de Saint-Anil, il n'y a ni temps ni espace, ni même souffrance ni mort. Et je restais là pendant plusieurs années. Vert sans les bocages et les courriers. Des rivières bleues et musicales. Les fontaines claires et fraîches. Splendides et majestueux sont les temples, les palais et les cités de Saint-Anil. Cette contrée n'a pas de limite, car après chaque spectacle de beauté, s'en élève un autre, encore plus beau. Tous ses habitants sont doués d'une grâce inaltérable et jouissent d'un bonheur sans nuage. Ce fut encore par une nuit où la lune était pleine, au cours de l'année immémoriale de Tarpe, que j'aperçus la silhouette de l'oiseau céleste. Il me faisait signe et je fus pris du désir de repartir.